Опишите, как выглядят часы на Александерплац, показывающие время в разных частях мира. Die Urania-Weltzeituhr. Ein bekanntes Bauwerk, das den Alexanderplatz in Berlin unter anderem so bekannt und beliebt macht, ist die 16 Tonnen schwere Urania-Weltzeituhr, die von Erich John entworfen und feierlich am 2.10.1969 an die Öffentlichkeit übergeben worden war. Den Hauptteil der Weltzeituhr bildet ein 24-Eck, welches auf einer Säule ruht. Dabei entspricht jede der 24 Seiten des Vielecks einer der 24 Zeitzonen der Welt.